Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine neue Talkwoche beginnt. Diese Woche ist es auch eine ganze Woche, weil es keinen Feiertag gibt. Und wie immer am Montag haben wir heute Nacht eine freie Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über welches Thema, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist 18 Jahre alt und sie heißt Nina. Hallo Nina. Guten Abend. Guten Abend. Um was geht's bei dir? Ja, also mein Problem ist, ich bin Nymphomanin. Und ja, das beeinträchtigt mein Leben ganz schön. Und ja. Wie macht sich das denn bemerkbar? Ja, ich habe halt sozusagen ein zwanghaftes Bedürfnis nach Sex. Mhm. Wie zwanghaft ist das denn? Ja, also ja, wenn es nach mir ginge, wirklich einer nach dem anderen sozusagen. Also das ist halt. Hast du einen Freund zurzeit? Nein, nicht mehr. Nein. Wenn es dir nachginge, könntest du, also wie viel Mal Sex am Tag hättest du gerne, wenn du aus dem Vollen schöpfen könntest? So oft wie es nur geht. Fünfmal. Da piepst immer was, hörst du das? Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Kann man das nicht wegschalten? Ja, ich hab's eben, das hat beim Telefon gepiepst und jetzt beim Handy auch irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Hm. Also 5, 6, 7, 8 Mal am Tag würdest du machen? Mehr. Mehr? Ja. Masturbierst du so oft, auch wenn du mit keinem Mann in Kontakt kommst? Das habe ich auch, also ich mach's auch, nur das halt bringt mir halt nicht so. Das, was ich brauche. Ich brauche halt wirklich halt einen Mann. Ich habe auch schon halt versucht mit Sexspielzeugen und so, aber irgendwie hat mir das nie was gebracht. Also Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja. Wie lange hat die Beziehung gehalten? Die längste war halt auch meine letzte jetzt. Ja. Das war 4 Monate. Und wie oft habt ihr da miteinander geschlafen? Ja, halt, es ging. Ich bin halt fremd gegangen, weil er oft unterwegs war. Mhm. Und ja, das hat halt, er hat es nachher herausgefunden, weil ich auch mit einem guten Freund von ihm halt geschlafen habe. Und ja, das hat ein riesen Chaos gegeben. Und dann war die Beziehung schon dann nach kurzer Zeit beendet. Ja. Ja, er hat es halt erst später zum Glück erfahren, sonst wäre es wahrscheinlich noch schneller vorbei. Ach so, mit wie vielen anderen Männern bist du denn fremdgegangen, während du mit deinem Freund zusammen warst? Ich kann es nicht zählen. So viele? Ja. Wie lange bist du jetzt schon wieder solo? 2 Wochen. Ach so. Und in diesen nur mal in diesen 2 Wochen, mit wie vielen Typen hast du da schon Sex gehabt? Also mindestens 40. 40? Ja. Ehrlich? Ja. Mit 40 Männern in 2 Wochen hast du Sex gehabt? Ja. Mensch, dieses Piepsen macht mich irre. Ja, tut mir echt leid. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Wir machen mal einfach weiter. Wie kommt man in 2 Wochen an 40 Männer? Ja, Internet. Oder sonst halt, wenn man gerade durchs Internet nicht findet, halt die Leute anrufen, mit denen man schon mal was hatte oder halt. Ja, aber dann bist du da. Aber, ja, schon, aber 2 Wochen, das sind 14 Tage, 40 Männer, da kann man ja ausrechnen, wie viel am Tag da durchgelaufen sind bei dir. Da bist du ja nur am Organisieren, dass da Typen zu dir kommen oder du zu Typen gehst. Ja, deswegen, es beeinträchtigt halt auch viel. Ich habe auch meinen Job deswegen aufgegeben. Du bist 18 Jahre, ne? Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht und ja. Und die hast du aufgegeben? Ja. Was war das für eine Ausbildung? Zur Fotografin. Und du hast es aufgegeben wegen dieser Sexsucht? Ja, weil ich halt auch während der Arbeit sozusagen einfach entweder gar nicht erschienen bin oder halt während der Arbeit gegangen bin. Und ja. Um mal was zu machen. Um Sex zu haben. Mhm. Wann fing das an bei dir? Ja, ungefähr mit 15. Und dann war das von einem, also von heute auf morgen so stark oder hat sich das dann? Nein, also ich habe also halt schon früher angefangen, nur da war es halt noch so normal halt. Mhm. Ne? Und halt mit 15 wurde es halt immer schlimmer und schlimmer sozusagen und immer mehr. Ja, nun war heute ein sonniger, zumindest hier wo ich wohne, ein sonniger Tag, der dich vielleicht dann noch mehr anmacht, wenn das Wetter schön ist, ich weiß es nicht. Mit wie vielen Männern hast du heute schon Sex gehabt? Mit einigen. Mal unter anderem einer ist gerade noch bei mir, der schläft. Und ich bin halt gerade in einem anderen Raum und ja. Was heißt denn mit einigen? Moment. Ja, es waren mittlerweile schon 4, 5. Stimmt das, was du mir erzählst? Ja. Ich bin so ein bisschen unsicher, weil mir das so krass erscheint. Nee, es macht mich ein bisschen gerade. Also ich kann eigentlich nicht so gut offen darüber reden. Also ich hat mir schon Überwindung gekostet, jetzt anzurufen. Ich will dir sagen, Nina, wenn du mich nicht verarscht. Nein, das mache ich nicht. Ist das wirklich hochbedenklich, was da passiert? Ich argumentiere jetzt nicht moralisch. Ich glaube, dass es wirklich eine Sucht ist, eine Sexsucht. Ja. Ein krankhaftes seelisches Verhalten liegt dem zugrunde. Ja. Wogegen man etwas tun muss und weswegen man zu einem Sexualtherapeuten, einem Psychiater gehen sollte. Vor allen Dingen höre ich ja daraus, so wie du mir das schilderst, dass dich das auch belästigt und dass du keineswegs damit froh bist. Ja, das Problem ist auch, dass ich auch halt, ja, mein Bekanntenkreis hat sich total gegen mich gestellt. Weil die das mitkriegen? Ja, ich werde überall als Schlampe abgezeichnet. Verstehe. Ich habe so viele Freunde verloren und... Mhm. Wenn man da am Anfang auch so ein bisschen salopp drüber reden kann und sagt, hoho, so viele Typen am Tag, so viel Sex und so. Wenn es stimmt, ist es eine ganz ernste Sache, finde ich. Ja. Hast du dich überwunden, hier anzurufen? Was ja schon eine Überwindung ist mit so einem Thema. Man kann dich ja auch erkennen an der Stimme. Ja, ich meine, das wissen doch sowieso schon fast alle. Ja. So, das war jetzt so ein Schritt, ein Schritt hier anzurufen. Und wärst du denn bereit, auch einen weiteren Schritt zu gehen, also zu einem Sexualtherapeuten oder zu einem Psychiater zu gehen? Ich hab mir schon Gedanken darüber gemacht, nur bis jetzt habe ich mich irgendwie nie richtig überwinden können. Ich würde es dir dringend raten. Ich weiß nicht, was das ist und ich weiß nicht, was dem zugrunde liegt, aber ich höre, dass dein ganzes Leben davon bestimmt wird, dass deine Ausbildung kaputt gegangen ist, dass dein Freundeskreis kaputt geht, dass du offensichtlich auch gar nicht bereit bist oder nicht fähig bist, dich auf eine Beziehung einzulassen. Also alles sind alles schlimme Warnsignale. Tu was, unternimm was. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen darüber sprichst, der dir sicher einige gute Ratschläge geben kann, wohin du dich gezielt wendest. Okay. Und dann haben wir jetzt auch die Piepserei nicht mehr so im Ohr. Nina, du wirst... Ich bitte dich, dass du jetzt auflegst und dann wirst du von meinem Psychologen, dem Henning, zurückgerufen. Alles klar. Ja? Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war Nina. Die war 18. Und hier ist Carla und die ist 48. Guten Morgen, Carla. Guten Morgen. Guten Morgen, Carla. Ich habe schon mal angerufen, aber hat nicht so geklappt. Aber jetzt haben wir beide uns. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's darum, also, ich habe vor 23 Jahren meinen ersten Freund kennengelernt. Vor 23 Jahren, da warst du 25? Ja. Und das war dein erster Freund? Nein, mein zweiter Freund. Ah ja. Oh, ich bin so aufgeregt. Naja, Bringt man einiges durcheinander. Ja, gut. Okay. Meine Kindheit war schon nicht gut genug. Ich bin im Kinderheim groß geworden. Mhm. Und bin behindert, muss ich auch dazu sagen. Was hast du für eine Behinderung, Carla? Bastische Lähmung, ganze linke Seite. Also die Hand kann ich nicht bewegen. Mit dem Bein geht das. Ich kann normal laufen, aber eben humpeln. Ne? Ah ja. Und da habe ich immer gedacht, ich kriege keinen Freund mehr. Mhm. Und da habe ich meinen zweiten kennengelernt. Mhm. Mit dem bin ich jetzt 23 Jahre zusammen. Lange Zeit. Ja, gell? Mhm. Und was soll ich denn sagen? Ich habe 3 Kinder bekommen. Auch von diesem Mann, natürlich, ja. Ja, ja. Also vom ersten 1 und jetzt auch nochmal 3. Ach so. Ja. Und zwar ging das wunderbar. Der hat die Kinder versorgt, wo sie klein waren. Ich konnte schlafen, er hat alles gemacht. Mhm. Und dann wurden die Kinder größer und da fing das an mit dem Alkohol. Das war aber schon bei ihm mit drin, Alkohol. Also bei ihm fing das mit dem Alkohol an? Ja. Ja. Und ist das heute auch noch so? Oh, ganz schlimm. Ist das der Grund deines Anrufes auch? Ja, ich bin nämlich fertig. Also und, du lebst mit diesem Mann noch immer zusammen? Ja, leider, leider. Es ist wohnungsbedingt hier. Ich wohne hier in, darf ich das sagen, in Schkölen? Kannst du sagen. Das ist bei Eisenberg. Ja. Und die Leute sind sehr nett, die wollen mir auch helfen. Hm. Aber zurzeit gibt es keine Wohnung hier. Hm. Ich möchte aber auch in Schkölen bleiben, weil ich ganz, ganz liebe Leute habe. Ah. Die kennen mich ja. Verstehe, aber du willst von dem Mann weg. Ja, eben. Wie alt sind deine Kinder? Die eine ist 20 geworden, der andere ist 21. Die große ist 28. Ach so. Und dann habe ich aber noch ein Mädchen, das musste ich damals freigeben, weil ich behindert war und habe aber die anderen 2 Kinder hintereinander bekommen. Okay, also auf jeden Fall, die Kinder können sich alle selbst versorgen und auf die musst du jetzt nicht mehr so achten und Rücksicht nehmen. Nein. Der Mann ist schwerer Alkoholiker. Ja, aber er lässt sich ja nicht helfen. Ich habe immer wieder die Hand ausgestreckt, gell? Mhm. Wie sieht das denn aus? Ist er jeden Tag besoffen? Ja. Arbeitet er? Er hat eine Arbeit bekommen, das ist ja der Witz. Ja. Er hat eine Arbeit hier 1 Kilometer von Schkölen bekommen, mhm. In Nestro, kann ich ja sagen. Mhm. Ich bin so offen. Mhm. Und 6 Stunden Arbeit, von früh bis zu kurz vor 1, hat dann Freizeit gehabt, ne? Hm. In seinen Garten zu gehen und hat die Arbeit verloren wegen Alkohol. Mhm. Also das heißt, jetzt ist er immer zu Hause. Ja. Ist den ganzen Tag blau. Kann man so sagen. Und was trinkt er denn? Trinkt er Bier? Trinkt er Spirituosen? Ja, Schnäpse oder? Er hat zu mir gesagt im Garten, er trinkt Bier, aber ich habe so viele Flaschen gesammelt hier, kleine Wackelmann, mhm. Und das ist ganz schlimm. Wie verhält er sich dir denn gegenüber, wenn er immer besoffen ist? Was macht er? Erstens sind es nicht seine Kinder, Nummer 1. Sagt er. Und Nummer 2, dann ich bin behindert und dann sagt er zu mir, du Krüppel, scher dich raus, du Hure, du Schlampe. Schlägt er dich auch? Ja, also. Ach, das auch. Also er sagt, stopp mal eben, das müssen wir ja mal uns klar machen. Der sagt zu dir, du Krüppel. Ja, und er wusste ja, wie er mich genommen hat. Und er sagt zu dir, du Schlampe, und er schlägt dich. Ja, und ich bin nie fremdgegangen, ich habe die Kinder. Das ist der Vater deiner Kinder, mit dem du 25 Jahre zusammen bist. Ja, eben. Wieso? Was ist jetzt das Problem? Du kannst da nicht raus, weil es da keine Wohnung in der Nähe gibt, wo du gerne wohnen bleiben würdest wollen. Ja, wie soll ich denn das sagen? Tut mir auf einer Seite leid, aber auf der anderen Seite, wisst ihr, das kann ich nicht durchziehen. Ja, das geht nicht. Carla, ich sag dir mal was anderes. Mir tut er nicht leid. Wenn man eine Frau schlägt und zu einem behinderten Menschen, du Krüppel, sagst, tut mir der nicht leid. Nee, das nicht. Nein, ja. Der tut mir nicht leid. Wie alt ist er? Der ist in deinem Alter ungefähr, wahrscheinlich auch. 53 Jahre. So. Wenn der Mann nicht selbst die Notbremse zieht, dann tut er mir auch nicht leid. Kann ich mal was sagen? Ja. Guck mal, ich habe damals, wo in der DDR-Zeiten gab es ABM, ne? Hm. Habe ich gesagt, komm hoch, geh bei einem gewissen Herrn Schröder. Du bist lange arbeitslos, lass dich mal eine Arbeit geben, ABM. Ja, ich gehe gleich hoch Und da habe ich gesagt, na gut, ich bin einmal auf Rathausstadt, ich bin hochgegangen zu der Person und habe gesagt, mein Mann ist arbeitslos, paar Jahre. Und innerhalb von 14 Tagen hat er einen Job gekriegt als RBM. Okay, aber darum geht's ja. Es geht ja jetzt nicht um die Arbeit, es geht darum, dass der eigentlich erstmal in die Klinik muss. Ja, er war ja in Stadtroda. Und er ist ja weiter. Aber er ist ja wieder rückfällig geworden. Ja, 14 Tage. So. Ich habe gesagt, ich habe einen anderen Menschen. So, Carla, wenn du sagst, ich will da raus, wie weit müsstest du denn wegziehen von dort, wo du jetzt bist? Wie viele Kilometer? Wo ist denn eine Wohnung? Wenn es nach mir ging, 100 Kilometer. Also doch, du möchtest weit weg von dem. Ja. Ich habe es gerade so verstanden, dass du gerne da in dem Bereich bleiben möchtest. Ja, meine Seele, mein Verstand sagt weiter weg. Mhm. Aber ein anderer Teil sagt, ich habe hier viele Freunde. Kann ich verstehen. Nur müssen es ja nicht 100 Kilometer sein. Ich kann dir nur sagen, setz alles daran, dass du aus der Wohnung rauskommst. Setz alles daran. Ob du dann nun 10 oder 20 oder 30 Kilometer weg bist, irgendwie wird sich was finden. Und wenn vielleicht am Anfang das auch nicht so schön ist, aber es ist allemal besser, als bei so einem Menschen zu wohnen, der so mit dir umgeht. Vor allen Dingen, er geht ja mit mir nicht so um, sondern bei den anderen auch. Wie bei den anderen auch? Gegen Nachbarn und alles. Oh ja, umso schlimmer. Was hält dich denn überhaupt noch da? Was soll ich denn jetzt sagen? Gar nicht so einfach. Wie lange ist das denn so schlimm mit dem Mann? Seit wie vielen Jahren? Also jetzt geht's schon 4-5 Jahre. 4-5 Jahre. Das heißt, 4-5 Jahre hältst du das schon aus. Ja. Da frage ich dich, warum bist du 4-5 Jahre noch bei dem Kerl? Hast du Angst, alleine zu sein? Ja, weil ich, das steckt von früher noch. Ich bin Heimkind, ich brauche... Verstehe. Wie sagt man dazu? Ja, da muss jemand sich um dich kümmern, da muss jemand da sein, Unterhaltung, Beschäftigung, Anlehnung und ja, so weiter. Mhm. Ich bin so ein Typ, der braucht ein bisschen... Ja, ich verstehe schon. Deshalb, es müsste etwas gefunden werden, dass du vielleicht in der Nähe von deinen Kindern wohnst. Na, die zwei Kinder wohnen ja noch bei mir. Die andere wohnt in Köln dabei. Ach, da wohnen zwei Kinder noch mit euch in der Wohnung? Ja. Und wie alt sind die? 20 und 21. Und die kriegen das auch ständig mit, was da bei euch abgeht? Oh, früher war es schlimmer. Ja, dann könntest du doch zusammen mit deinen Kindern woanders hinziehen. Naja, jetzt haben sie aber Freund und Freundin gefunden. Naja, wie auch immer, Carla, du musst da raus. Du musst da raus. Ich würde gerne dich noch beraten, an welche Stellen du dich wendest, dass du daraus kannst ja, auch. Ne? Aber du musst es für dich auch entscheiden. Wenn du es für dich nicht entscheidest, passiert nichts. Was, ja, das stimmt. Was ja. sagen denn deine Kinder zu der Lage? Na, die Kinder, die sind mit sich selber beschäftigt jetzt, aber mein Sohn, der hält ein bisschen zu mir, aber die Tochter, die schwankt. Zwischen mir und zwischen Papa. Aber die müssen doch entsetzt sein, wenn die mitkriegen, dass ihre Mutter geschlagen wird und dass zu ihrer Mutter ja, du Krüppel gesagt wird. Eben. Also wäre dir noch mehr Unterstützung, würdest du dich schon freuen von den Kindern? Oh ja. Mhm. Manchmal ja. Ja, verstehe. Ich bin manchmal alleine abends und wenn ich jetzt deine Sendung manchmal höre oder alleine Musik höre, leichte Musik, da kommen mir die Tränen, für was machst du das alles? Verstehe. Du reißt den Arsch auf Deutsch gesagt, Verzeihung. Mhm. Und dann kriegst du keinen Dank, nichts. Hast du denn sonst noch einen vertrauten Menschen? Ja, die war heute da. Eine Freundin? Ja, eine ganz gute. Ach so, und die, mit der verstehst du dich sehr gut? Ja, na super. Super, na das ist doch schon mal ein großes Glück, wenn man eine Freundin hat. Aber die Menschen, wo ich Vertrauen habe, wo die mich weiter erzählt. Was sagt deine Freundin denn? Was rät deine Freundin dir denn? Ja, sie kennt den ja von klein auf. Wir haben zusammen gespielt. Mhm. Ne? Die kennt sich ja gegenseitig. Ja. Also sie hat ja auch gesagt, dass, er wird immer schlimmer. Er sieht schrecklich aus. Sagt sie denn zu dir auch? Sagt sie denn zu dir auch, dass du da raus musst? Ja, die wollen ja, die haben versucht, nochmal Kontakt aufzunehmen an meinen Freund, ne? Hm? Aber sie haben vorgestern gesehen, dass es überhaupt nicht mehr miteinander klappt. Wer hat den Kontakt versucht, zum Freund aufzubauen? Meine Freundin, die ist 54 Jahre. Und noch jemand? Nee. Aber du sagst, ach so, verstehe. Mhm. Weil die ja zusammen, wo sie klein waren, also, Carla. Ja, fast in dem Alter. Verstehe. Das wird ein harter Schritt für dich werden. Das nehme ich ernst, was du gerade gesagt hast, dass du natürlich auch ein bisschen Angst hast, alleine zu sein. Aber manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn man eine Weile mal alleine ist, als wenn man ständig gedemütigt und verletzt wird von jemand anderem. Und wenn du zum Beispiel in die Nähe von deiner Freundin ziehen würdest, wäre das doch auch schon mal sehr schön. Dann hättest du einen Ansprechpartner. Die wohnt gerade rüber beim Friedhof. Ja, gut, dann können da sind doch bestimmt auch noch andere Wohnungen vielleicht möglich zu finden. Wir überlegen jetzt mal im Hintergrund, wie wir dir noch ein bisschen helfen können, Carla. Ich finde, so meine Hauptsache ist, die ich dir sagen möchte, dass du raus musst. Mhm. Und so schnell wie möglich. Ja. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Eure Sendung ist bombig, gell? Dankeschön. Sehr nett, dass du sagst. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema übermorgen. Übermorgen ist ja Themennacht wieder. Und wir haben übermorgen das Thema schwarze Magie. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die die durch übersinnliche Kräfte Böses erlebt haben oder Böses getan haben. Also wenn ihr so etwas schon mal in eurem Leben mitbekommen habt, dann meldet euch bitte. Vielleicht Leute, die Erfahrungen mit Voodoo haben, mit schwarzen Hexen, mit Teufelskult oder dergleichen. Meldet euch gerne schon per Mail an domian@wdr.de. Ihr könnt aber auch schon anrufen und natürlich auch dann übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag während der Sendung mitmachen und auch vor der Sendung anrufen. Unser Thema übermorgen, schwarze Magie. Ich möchte mit Menschen sprechen, die durch übersinnliche Kräfte Böses erlebt oder Böses getan haben. So, heute geht's aber ganz normal weiter mit einer freien und offenen Themensendung. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der kann sich bitte melden 0800 220 5050 oder uns mailen domian@wdr.de. Hier ist Anja. Anja ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Anja. Schön, dass du da bist. Also, um was geht's bei dir? Also, bei mir geht es darum, ich war mit meinem Freund 9 Jahre lang zusammen. Ja. Und habe jetzt Schluss gemacht. Du hast Schluss gemacht, warum? Ja, es war mir im gegenseitigen Einvernehmen. Aber in letzter Zeit, oder in den letzten Monaten, haben wir mehr aneinander vorbeigelebt, als dass wir eine Beziehung hatten. Mhm. Und da habe ich immer überlegt, machst du den Schritt nicht. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, das ist einfach nur noch Gewohnheit, was wir haben. Und irgendwie musst du da raus und dein Leben irgendwie anders leben. Verstehe. Also die Sache hat sich ausgelebt. Genau. Richtig. Die Sache war erloschen, ausgebrannt. Ja, genau. Hast du Schluss gemacht und wie hat er darauf reagiert? Also ich hatte ihn gefragt, wie er unsere Beziehung sieht. Hm. Und er sieht es eigentlich genauso. Und so im Laufe des Gesprächs sind wir dann beide zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, wenn wir uns einfach trennen. Also ist ja ganz ganz harmlos, klingt das ja, ganz schmerzlos. Ja. Genau, ganz schmerzlos. Aber? Gibt es ein Aber? Ich fühle mich trotzdem irgendwie jetzt schlecht, irgendwie einsam, traurig und frage mich, warum. Müsste ich nicht eher erleichtert sein? Ja. Wann war das jetzt genau? Gestern. Ach, gestern. Ach, so frisch. Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich auch, Anja, wenn man 9 Jahre zusammen war und dann Schluss gemacht hat, ist man natürlich angeschlagen. Auch selbst wenn man das mit der Überzeugung gemacht hat, die Sache ist irgendwie gegessen und die Leidenschaft ist verflogen. Apropos Leidenschaft, hattet ihr denn noch Sex miteinander so in den letzten Monaten oder Jahren? Ja, schon. 5 Minuten mal. Ach, 5 Minuten. wenn ich mich erbarmt habe dazu. Achso, er wollte, du hattest keinen Bock. Genau, richtig, ja. Hattest du überhaupt keinen Bock oder nur keinen Bock auf ihn? Nur auf ihn jetzt so, keinen Bock. Weil das gefiel mir alles nicht mehr, das ja. war nichts mehr für mich. Bist du denn in dieser Beziehung in den 9 Jahren treu gewesen? Nein. Nein? Oh. Nein. Wie oft bist du fremdgegangen? Mehrmals. Einmal, zweimal, dreimal, viermal? Ja, 4, 5, 6 Mal ungefähr. Und eher so in der letzten Zeit oder ist das schon... Also es hat sich in der letzten Zeit gehäuft. Und vor einem Dreivierteljahr habe ich dann auch jemanden kennengelernt, mit dem es... wo auch ein bisschen mehr Gefühl entstanden ist. Ach so, und läuft das immer noch? Ja, es läuft immer noch. Dann stehst du doch, bist du doch fein raus. Du hast dich jetzt getrennt von deinem Freund und hast schon einen neuen Schmusi, mit dem es auch ein bisschen nett ist und eigentlich ja, doch ganz gut. Ja, schon. Aber es läuft jetzt nicht darauf hinaus, dass wir jetzt gleich zusammen sind oder so. Da müssen wir erstmal gucken, wie das läuft, weil ich weiß nicht, ob derjenige sich festbinden möchte oder nicht. Und ja. Hat dein Freund, von dem du dich getrennt hast, weiß der das? Hat Nein. er das? Der weiß gar nichts von dem Fremdgehen. Nein, überhaupt nichts. Wird er auch nicht erfahren. Also das möchte ich auch nicht. Mhm. Weil das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge und das eine hat mit dem anderen irgendwie nichts zu tun. Ja, da sagen die Fremdgeher immer. Das sagen die Fremdgeher. Aber nun hast du dich ja getrennt von ihm. Ja. Du hast du ja eine Konsequenz gezogen aus der erschöpften Beziehung. Genau. Ich bin so ein bisschen ratlos, dass du mich anrufst, wenn du sagst, ich habe mich gestern getrennt und fühle mich heute ein bisschen leer. Ja. Ja, was hast du denn erwartet, dass du heute mit wehenden Fahnen durch die Straßen läufst und rufst endlich frei? Ich dachte eigentlich eher, ich fühle mich jetzt befreit oder kann sagen, jetzt geht's los, jetzt auf in mein neues Leben oder so. Mhm. Aber stattdessen... Ja, aber es fällt, wenn man so lange mit jemandem zusammen war, bricht ja, selbst wenn die Beziehung irgendwie erschöpft ist, bricht ja doch ein ganzer Teil seiner, so des Lebens fällt dann ja flach, das man so vorher gelebt hat, auch des Alltags, das ist ja alles weg. Genau. Habt ihr euch denn so schon eigentlich so ganz passabel verstanden bis zum Schluss? Oder auch eher? Ja, eigentlich ja. Gar nicht mal so viel gestritten? Wir hatten mal schwierige Zeiten gehabt, aber das ist auch lange her. Und also das Ganze lief so relativ solide und man hat so die Sachen gemacht, die man immer gemacht hat. Ja, dann ist doch klar, Anja, dass du dann auch traurig oder dass du traurig bist und dich auch etwas leer fühlst. Ja. Weißt du, wenn du jetzt mit dem Typ in den letzten, weiß ich jetzt, im letzten halben, dreiviertel Jahr nur gestritten hättest und es wäre so richtig Hass gegenseitig aufgekommen. Ja. Dann kann man sich vielleicht befreit fühlen. Aber so ist ein Teil deines Lebens, deiner Lebenssäulen weggebrochen. Und jetzt muss man sich dann neu sortieren. Der Alltag sieht anders aus. Die Rituale, die man gemeinsam gemacht hat, die gibt es nicht mehr. Habt ihr zusammen gewohnt auch? Ja. Und jetzt seit gestern nicht mehr? Doch, wir wohnen immer noch zusammen. Ach so. Ja, ja. Also, wie war denn das dann heute, am ersten Tag der Trennung? Na, es ist so, dass er in der Woche immer gar nicht zu Hause ist. Von daher bin ich auch immer recht viel alleine. Und in der Hinsicht würde auch nicht sich viel verändern. Weil wir sehen uns, wenn nur am Wochenende. Und manchmal auch gar nicht Wochenende. Also es kommt auch mal vor, dass wir uns 4, 5 Wochen am Stück nicht sehen. Und von daher ändert sich in der Hinsicht auch nicht viel mehr. Wie ist das denn weiter geplant demnächst? Wollt ihr auch auseinanderziehen? Ja, ich habe mir neue Arbeit gesucht in einer anderen Stadt. Ach so, ja. Und werde dann auch dahin ziehen. Ja, wann ist das soweit? In 7 Wochen. Wann? In 7 Wochen. In 7 Wochen. Und nun bin ich auch am Überlegen, ob ich das mache. Ob das vielleicht auch zu viel Veränderung ist oder... Die Trennung, dann neue Stadt und neue Arbeit. Ich will dir mal sagen, ich finde das toll. Also ich finde es fast eine gute Fügung, wenn du eine neue Arbeit in einer neuen Stadt hast. Weil das ist dann Neuanfang. Ich glaube, es wäre fatal, wenn ihr beiden jetzt in dieser Wohnung da kleben bleiben würdet. Eigentlich getrennt, aber irgendwie auch nicht so richtig und irgendwie so frustriert weiterwursteln würdet. So ist das ein klarer Cut in deinem Leben. Klarer Strich. Ab da ist alles anders. Das ist dann auch sicher ein bisschen schwierig wieder in einer anderen Stadt, aber ich finde das gut. Das sieht das als Chance an. Ja. Und ich meine, jetzt in 7 Wochen, da gibt es ja dann einiges zu organisieren. Da musst du dir eine neue Wohnung suchen und da bist du ja schon ganz gut abgelenkt und beschäftigt. Ich finde es nicht schlecht. Was ist denn das für ein Job, den du da antrittst? Also es ist das Gleiche, was ich jetzt mache im Kindergarten. Ah ja. Und ich würde auch mehr verdienen und alles. Und Hast du den Vertrag schon gemacht mit denen? Ich muss da jetzt nur noch anrufen, wann ich vorbeikommen kann. Und dann fahre ich hin und unterschreibe das Ganze. Dann mach das mal morgen. Finde ich schon. Ja. Und wie viele Kilometer ist das von dem jetzigen Ort entfernt? Na, so 200. Ah ja, das ist dann schon ein ganz neuer Einschnitt im Leben. Hast du denn da viele Freunde, wo du jetzt wohnst? Eher weniger. Ach, also siehst du, also was hält dich da? Gar nichts. Nein. Oder? Bist du zögerlich? Na, ich wohne mein Leben lang hier, von daher. Dann wird's höchste Eisenbahn, dass man mal rauskommt. Ja. Also ich kann dir nur sagen, dann mach das, das ist eine gute Sache. Bleib bloß jetzt nicht da kleben und du wirst dich ärgern hinterher. Ich garantiere dir, dass du, wenn das erstmal alles abgewickelt ist, du bist in einer Stadt, du hast einen Job und du hast dich da eingelebt, dass du in dem Jahr sagst, gut, dass ich es damals gemacht habe. Mach es mal. Viel Glück. Okay. Liebe Anja, viel Glück wünsche ich dir. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Nummer, unsere E-Mail domian@wdr.de, freie Themen nach heute. Und ich begrüße sehr herzlich den Holger. Und der Holger ist 41. Guten Morgen, Holger. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Holger. Um was geht's bei dir? Ich habe meinen Vater tot aufgefunden. Wann? Und zwar in der Küche. Vor ziemlich genau einem Monat. Am 2.5. Bist du dann in die Wohnung von deinem Vater gekommen oder wie? Ich bin abends in die Wohnung gekommen, nachdem ich über das Wochenende in Frankfurt war. Und ja, da lag er schon. Lebte dein Vater alleine? Mein Vater lebte alleine, ja. Ja. War er da schon länger verstorben, als du ihn gefunden hast? 16 Stunden, ich habe jetzt nachgerechnet, ja. Ich stelle mir gerade die Situation vor, du kommst von irgendwo her und gehst in die Wohnung, du hast einen Schlüssel, machst auf und rufst wahrscheinlich Hallo und hörst nichts und gehst dann von Zimmer zu Zimmer und dann liegt er in der Küche. Ja, genau. Was für ein Schock. Absolut, ich bin total zusammengebrochen. Dir war sofort klar, er ist tot? Ja. Also du hast nicht eine Sekunde noch überlegt, er ist irgendwie nur ohnmächtig oder sowas? Nein, die Position war zu eindeutig. Hat er die Augen geschlossen? Ja. Ja. Was hast du da gemacht? Ich habe meinen Bruder angerufen, bin dann eigentlich zusammengebrochen. Hab noch die Polizei holen können, anrufen können. Und das war's dann. Bis dann der Bruder und die Polizei kamen, warst du alleine mit deinem verstorbenen Vater in der Wohnung? Bist du da in der Küche geblieben oder in ein Nebenzimmer gegangen? Nee, ich bin ins Wohnzimmer gegangen, also in ein Nebenzimmer, ja. Wie lange dauerte das, bis jemand kam? Eine Viertelstunde, 20 Minuten etwa. Wobei diese 20 Minuten du wahrscheinlich gar nicht mehr genau weißt, wie du die rumgekriegt hast. Ich glaube, ich war total zusammengebrochen. Ja. Weiß man, woran dein Vater gestorben ist? Mittlerweile ja. Das war ein Herzinfarkt, sein zweiter. War er herzkrank gewesen vorher? 89 hat er seinen ersten Herzinfarkt bekommen, ja. Ja. Wie alt ist dein Vater geworden? 36 geboren, 73. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr gut. Mein Vater war mein bester Freund. Ist deine Mutter schon früher verstorben? Nee, meine Eltern waren geschieden, Jürgen. Ach so. Schon 25 Jahre. Also deine Mutter lebt noch? Ja, wir sind damals meinem Vater zugesprochen worden bei der Scheidung. Und da habe ich jetzt auch was gefunden, was mich nochmal total umgehauen hat. Was hast du gefunden? Ich habe in den Scheidungsunterlagen gefunden, dass mein Vater zur Scheidung angegeben hat, dass meine Mutter, als ich ein halbes Jahr alt war, mich unter ein Auto werfen wollte. Ach du lieber Gott. Das, wo stand das? Das stand in den Scheidungsunterlagen dabei, wo sich die beiden nur noch über Rechtsanwälte verständigt hatten, stand das dabei. Das hat mich total geschockt. Glaubst du, dass das stimmt? Ja. Wie war denn dein Verhältnis oder war und ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Nicht vorhanden. Von damals, von Anfang an nicht? Meine Mutter hat sich nie um uns gekümmert, richtig? Auch um den Bruder nicht? Auch um den behinderten Bruder nicht. Ach, es gibt einen behinderten Bruder? Ja. Welche Behinderung hat der Bruder? Sprachbehinderung und eine motorische Behinderung. Mhm. So, ansonsten völlig klar, geistiges. Dann hat deine Mutter deinen Vater mit euch beiden Jungs damals sitzen lassen? Mehr oder weniger, ja, Jürgen. Hast du eine, du hast aber nie mit deinem Vater darüber gesprochen? Doch. Auch, aber nicht über diese Geschichte mit dem... Nee, das... Das hat er nie erzählt. Mir gerade heute Abend in die Hände. Ach, heute Abend erst? Ja. Ach, das ist ganz frisch, dass du... Weil irgendwie mich der Christian angerufen hatte. Das heißt, es ist voller Rätsel. Warum wollte deine Mutter das tun? Psychische Erkrankung nehme ich mal an. Meine Mutter war in Lohr, war in Gießen, war also in verschiedenen Psychiatrien, Depressionen. Mein Vater sagte mal irgendwas von der Schwangerschaftsdepression. Nur das hört ja auch irgendwann mal auf. Wann hast du denn das letzte Mal deine Mutter gesehen? Das letzte Mal gesehen habe ich sie vor 7 Jahren. Was war das für ein Anlass? Ja, sie hatte mich angerufen, angeschrieben, sie möchte uns unbedingt mal wiedersehen. Ich bin dann zu ihr, sie wohnte damals in Frankfurt. Und du wohnst wo? Wo ich auch gewohnt habe damals. Ja. Ja. Was machte sie für einen Eindruck? Einen schlechten. Lebte sie alleine? Ja, sie hatte zwar einen Freund, aber sie lebte ansonsten alleine. Wie war das Gespräch und die Gesprächssituation dann? Sehr schwierig, Jürgen. Ich habe mich ihr gegenüber dann auch geoutet. Als was? Dass ich schwul bin, ja. Dass ich mit einem Mann zusammenlebe. Ja. Ihre einzige Reaktion war dann auch nur, das hast du nicht von mir. Mhm. Also gleich eine Verletzung? Ja. Wie viele Jahre vorher hattest du sie nicht gesehen? 18 Jahre. Wahnsinnig lange und dann sagt sie dir gleich sowas? Ja. Wie lange warst du bei ihr? Wie viele Stunden? Das war nicht lang, es waren 2 Stunden. Danach habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich musste dann wieder gehen. Und das war's dann? Ja. Hast du sie benachrichtigt, dass euer Vater tot ist? Nein. Nein. Das ging dann über... sie bekam von meinem Vater Geld und da ist es irgendwie mitgelaufen. Hm. Sie hat sich aber auch nicht bei euch gemeldet? Nein. Hm. Hast du den Eindruck gehabt, als du sie besucht hast, dass sie immer noch psychisch erkrankt ist? Ja, schon. Hm. Ja, also kann das, was du gerade gelesen hast, dass deine Mutter dich als kleines Kind unter das Auto werfen wollte, wirklich das Resultat einer psychischen schweren Erkrankung sein? Ja. Dadurch wird das Ganze ein bisschen abgefederter, als wenn sie es bei klarem Verstand gemacht haben. Ja, natürlich. Nur shocking ist es trotzdem. Natürlich, ja, natürlich. Was glaubst du, warum dein Vater dir das nie erzählt hat? Er wollte mich nicht verletzen. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Ja, würde ich auch so sagen. Es ist schon alles schlimm genug. Er wollte es dann nicht noch schlimmer machen. Genau, dadurch. Richtig. Ich habe sehr drunter gelitten, wie damals meine Eltern sich haben scheiden lassen. Mhm. War ganz einfach so, dass ich vorher in der Schule ganz gute Noten hatte. das hat in diesem Jahr rapide abgebaut. Danach hat es dann wieder gefangen. Mhm. Höhere Handelsschule hatte ich dann sogar ein sehr gutes Zeugnis, 1 und 2. Ja. Aber in diesem Jahr war es ganz, ganz schlecht. Ja. Also ist der Vater für dich wirklich oder für euch eine ganz besondere Bezugsperson? Eine ganz, ganz besondere und tolle Person war es. Und umso größer das Unglück und die Trauer, dass er verstorben ist. Hm. Nun sind 4 Wochen vergangen seitdem. Ja. Wie fühlst du dich? Knapp 5. Scheiße. Mhm. Ganz schlecht. Ich habe meinen besten Freund verloren praktisch. Wie ist denn dein Vater mit deinem Schwulsein umgegangen? Ganz toll, Jürgen. Ich habe meinen Freund gleich in der 2., 3. Woche mitgebracht. Mhm. Zu ihm in die Wohnung, hat ihn gleich akzeptiert. Mhm. Was ja wirklich sehr toll ist, in seiner Generation waren oder sind die Vorbehalte ja dann noch eher gegeben als in jüngeren Generationen. Richtig, richtig. Mhm. Aus dem Grund denke ich mal, mit ihm konnte ich auch über alles reden. Also ja. Mit wem kannst du jetzt trauern? Derzeit mit überhaupt keinem. Mit deinem Bruder? Mein Bruder wohnt etwa 10 Kilometer von hier, nur derzeit 2 Wochen mit einem Behindertenverein hier aus dem Ort in Urlaub. Ach so, das heißt, du bist ganz allein, du hast auch keine Beziehung im Moment. Ich bin ganz allein in seiner Wohnung jetzt auch. Ach, du wohnst jetzt gerade in seiner Wohnung? Ich bin gerade in seiner. Du bist ja gerade. Bist du dabei, die Wohnung aufzulösen oder warum bist du dort? Die Wohnung wird aufgelöst. Wird verkauft. Hm. Aber das ist natürlich dann wieder sehr schmerzig, wenn man dann in der Wohnung ist, die dem Vater gehört hat. Ja. An jeder Ecke sind 1000 Erinnerungen. Und wenn man dann so eine Wohnung abwickeln muss, das ist natürlich sehr schlimm und sehr traurig. Ja. Und du schläfst heute Nacht in der Wohnung auch? Muss ich. Ansonsten wohne ich in Frankfurt und in Altenhaus sind ungefähr 35 Kilometer weg. Hast du mal überlegt, wenn du so ganz alleine dastehst, es gibt ja gerade in den größeren Städten sowieso in Frankfurt auch verschiedenste Trauergruppen, dich vielleicht mal einer solchen Trauergruppe anzuschließen? Mein Problem ist, dass ich nicht religiös bin. Nein, nein, das hat auch mit Religiosität gar nichts zu tun. Da treffen sich Leute aller Einstellung, von jeder Einstellung. Okay. Nee, habe ich noch nicht überlegt. Ich komme jetzt mal auf die Idee, weil du sagst, dass du so ganz alleine bist und dein Vater für dich so eine wichtige Person war und du jetzt das auch alles da allein managen musst und mit niemand sprechen kannst. Und das Sprechen ist schon sehr wichtig, wenn man traurig ist. Ja, allerdings. Insofern fände ich das gut, wenn du dir da was suchen würdest. Wir werden jetzt gleich mal für dich ein bisschen gucken, was wir da so haben an Anschriften und Anlaufstellen in Frankfurt. Okay. Das ist ja das Gute zur Zeit. Früher war das noch sehr schwierig, aber es formieren sich ja überall in Deutschland immer mehr Leute, die auch Gleichgesinnte suchen in solchen schweren Schicksalsstunden. Und was ich so an Rückmeldungen kriege, ist das oftmals sehr gut und sehr hilfreich für die Leute. Ja, da fällt mir gerade ein, Jürgen, in der Zwischenzeit sind von 2 Bekannten von mir auch hier aus dem Ort auch die Feder gestorben. Mhm. Also irgendwo ist das ja der Wurm drin. Ja. Ganz, ganz. Vielleicht könntest du ja mit denen auch mal Kontakt aufnehmen, wenn du die Leute kennst. Ja, auf jeden Fall. Weil dann habt ihr beide quasi den gleichen Schmerz. Es sind eure Väter und dann ist es ein gleiches Thema, eine Themenrichtung. Ja, stimmt. Jetzt werden wir uns für dich ein bisschen kundig machen, Holger. Okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Henning, meinem Mitarbeiter Henning, zurückgerufen. Okay, Jürgen. Und wünsche dir viel Kraft für die Phase der Trauer und würde dir auch sehr wünschen, dass du jemanden findest, mit dem du intensive Gespräche führen kannst. Alles klar. Alles Gute. Danke, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Margit, 62. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Margit. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, ich habe seit 2 Jahren kein Hüftgelenk mehr. Wie? Gar keins? Nein, also auf einer Seite. keins mehr. Und kann man da gehen? Schlecht. Es geht, aber schlecht. Also ich kenne das ja, dass Leute neue Hüftgelenke bekommen. Ja, das hatte ich. Das hattest du? Das hatte ich. Übrigens eine Bekannte von mir in jungen Jahren jetzt, mit Anfang, Mitte 20 schon. Ich dachte früher immer, dass es eher ältere Leute betrifft. Nee, es gibt auch Jüngere und bei Unfällen ja auch. Und bei euch? Ja, ich hatte 1999, richtig eine Hüftendoprothese. Ja. Wegen Abnutzung. Ja. Und anderthalb Jahre später bin ich hingefallen. Mhm. Das war mein großes Pech. Ja. Und da habe ich bei einer Not-OP, kriegte ich eine neue Endoprothese rein. Ja. Und da sind sie an einen Nerv dran gekommen und da hatte ich dann eine Nervenschädigung im ganzen Bein, sodass ich keine normalen Schuhe mehr anziehen kann und dass der Fuß arbeitet und krampft und wackelt und springt. Also es ist sehr unangenehm. Das heißt, du hattest eine künstliche Hüfte, wie man das so zweimal und die ist wieder rausgenommen worden wegen der Sache, die du gerade geschildert hast. Und dann hatte ich Keime reingekriegt. Ach du je. Bei der zweiten OP habe ich Keime. Das ist schlimm. Diesen Nerv und nach zwei Jahren plötzlich, es merkte ja keiner, wuchs mir auf einmal ein hühnergroßes Ei aus der Narbe. Ach. Und da merkte man dann, dass ich da Keime drin habe. Und was war in diesem hühnergroßen Ei? Eiter? Das ist dann aufgegangen. Ja. Und dann war ein Loch praktisch im Oberschenkel. Mhm. Und da lief dann dauernd dieses ekelhafte Zeug raus. Sind denn die Keime jetzt besiegt? Ich hoffe. Aber es war ja auch immer zwei Jahre, drei Jahre her und war nichts. Das hoffe ich jetzt, dass es ist. Ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, wie das geht, ohne Hüftgelenk zu. Ja, das kann sich keiner vorstellen. Also deine Knochen, dein Originalgelenk ist weg, das ist schon eine ganze Weile weg. Das künstliche Gelenk ist auch weg, zweimal. Auch weg. Also ist da nichts, wie kann man denn dann gehen? Ja, es ist gar nichts. Naja, das Bein hat keine Führung mehr. Mhm. Das hängt dran praktisch, wie tot ist auch übertrieben, aber es schlenkert hin und her. Ich hab's nicht in meiner Macht. Du kannst es auch gar nicht belasten, ne? Nee, überhaupt nicht. Sobald ich auftrete, sack ich ein. Also gehst du auf Krücken oder wie? Krücken oder so ein Bänkchen zu Hause. Ich habe einen Rollstuhl, aber den kann ich in der Wohnung nicht nehmen. Verstehe. Tut das weh? Jetzt tut's nicht mehr weh. Ja. Jetzt tut's nicht mehr weh. Kann man denn da jetzt nicht wieder, jetzt, nachdem hoffentlich die Keime endlich alle weg sind, nicht wieder eine neue Hüfte einbauen? Das ist nicht so einfach. Ich lag 2008 ein ganzes Jahr im Krankenhaus, stand kurz vor der Amputation. Die wussten keinen Ausweg mehr. Und als es dann zu hatten, waren sie glücklich und mussten einen, da war ja nun alles Hohlraum. Und da haben die einen Muskel, der praktisch eigentlich hinten im Oberschenkel ist, nach vorne geschoben. Und das ist ja nun alles jetzt angewachsen. Ach so. Das würden die alles wieder auseinanderreißen müssen? Ich ahne das so. Richtig verstehen tue ich es nicht, aber du wirst es schon... was rät denn dir der entsprechende Chirurg, mit dem du es zu tun hast? Also der eine riet mir damals, dass ich nichts wieder reinmachen lasse. Aber das bedeutet, dass du bist ja erst 62, dass du dein ganzes Leben lang dann auf Krücken oder im Rollstuhl sitzt. Ja, das mache ich ja schon fast 8 Jahre. Oder schon so lange. Ja. Also der eine riet das, und gibt es denn jemanden, der sagt, ja, man könnte eine Operation nochmal versuchen? Ja, der eine war der Meinung, das könnte man in 2-3 Jahren nochmal machen, aber das ist dann mehr auch, weißt du, die wollen dann bisschen üben auch dran. Die wollen dann sagen, in dem Fall haben wir das geschafft. Ja, und so. Ja. Und der andere, der sagte mir, wo er mal einzeln im Zimmer war, er würde es nicht machen. Die reißen alles wieder auseinander und es können wieder Keime reinkommen. Es können wieder Keime. Und die hast du mühselig wegbekommen. Genau, wirklich mühselig. Wie viele Jahre hattest du die Keime im Körper? Seit 2000. Boah. Seit der zweiten OP. Seit 2000. Da hast du was schon hinter dir. Ja, das kannst du laut sagen. Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, das kannst du laut sagen. Da hat man keine Lust mehr, sich auf den OP-Tisch zu legen. Eben. Ich hätte auch jetzt Angst, dass wieder was das ist und es wird ja immer schlimmer. Vor allen Dingen, wenn du jetzt auch keine Schmerzen hast, dann die habe ich nicht. Kommt man ja vielleicht doch so auf den Gedanken, dass man, naja, okay, dann arrangiere ich mich damit jetzt. Und, eben, soweit bin ich. Soweit bin ich eigentlich. Wie geht denn das überhaupt so bei den alltäglichen Verrichtungen? Also im Badezimmer zum Beispiel, wenn du in die Badewanne willst. Kannst du nicht. Nee, kann ich alles nicht. Wie machst du das denn dann? Na, ich habe so, hab Pflegestufe 1 und habe so eine Haushaltshilfe. Und die kommt zweimal zwei Stunden in der Woche und da hebe ich mir dann alles die Dinge auf, die ich selber nicht kann. Ach so. Und gebe mir Mühe, dass ich so viel wie möglich mache. Ja. Aber es ist eben alles sehr anstrengend. Das heißt, ich kann nicht stehen. Das heißt, du bist auf andere Leute letztendlich angewiesen. Immer. Und das ist nicht einfach. Du, das kannst du annehmen. Kannst du, aber alleine ins Bett kannst du dich irgendwie so robben. Das geht schon. Sowas kann ich, ja. Du lebst also alleine auch? Ja. Lebt dein Mann nicht mehr oder bist du geschieden? Geschieden. Und schon lange. Hast du Kinder? Ja, drei. Aber alle weit, weit, weit weg. Oh. Was raten die dir denn, was du machen sollst? Ja, die überlassen es mir, weil ich das ja selber am besten beurteilen kann, wie es geht und wie es nicht geht, wa? Fühlst du dich denn auch oft einsam? Ach, na schon, ja, doch schon. Ich bin also 2008, wie gesagt, lag ich das ganze Jahr im Krankenhaus und seitdem war ich noch nicht wieder draußen. Bis auf zum Arzt mit dem Krankenwagen. Verstehe. Ich komme nicht über meine Türschwelle, ich komme nicht auf den Balkon. Dass diese ganze Sache da so passiert ist, kann das so passieren oder ist da auch ein Ärztefehler vor? Liegt da ein Ärztefehler vor? Ja, ich würde sagen, der Ärztefehler ist dieser Nerv, an den sie dran kam. Das ist meiner Meinung nach ein Ärztefehler. Mhm. Und die Keime, das hört man jetzt so viel. Das kommt so oft vor, dass da die Keime reinkommen. Das hört man sehr oft, ja, schlimmerweise. Ja. Aber du hast da nichts in die Wege geleitet wegen des Nervs. Wegen des Nervs, ja. Doch, das hast du. Ja, das habe ich gemacht. Ah, sehr gut. Aber das läuft noch alles. Sechs Jahre und dann ist mir mitgeteilt worden, das ist, jetzt komme ich nicht auf das Wort, das ist Schicksal. Ach so. Schicksal ist es. Also ist die Sache für die erledigt. Das ist alle. Herr und Neu, das Geld hat man nicht, um dann weiterzumachen. Verstehe. Und es gibt kein Schmerzensgeld, gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Ja. Margit, da ist natürlich ein Rat von mir völlig unmöglich in der Situation. Also wirklich, das wäre vermessen da. Ich kann so verstehen, wenn du sagst, Mensch, jetzt habe ich mich irgendwie arrangiert und es tut nicht mehr weh und ich habe Angst. Ich hatte, glaube ich, auch eine Höllenangst, mich nochmal aufschneiden zu lassen. Wirklich. Das habe ich auch. Und wenn man dann nicht mal weiß, ob es dann auch wirklich funktioniert, das weißt du ja auch nicht. Nee, das weiß ich nicht. Wenn man Vincent die Garantie mehr oder weniger hätte, dann ging es ja noch. Aber das ist ja wieder ein Experiment quasi. Genau. Also wenn ich das wüsste, dann würde ich den Mut noch mal fassen. Aber das weiß ich nicht. Und die Ärzte sagten mir ja, also sie geben sich Mühe, dass sie es zukriegen. Und wenn es nicht zubleibt, wie ja nun schon vorher ein paar Mal, dann muss das Bein abgenommen werden. Und dann hätten die ganze Hüfte oben mit wegnehmen müssen. Verstehe. Da hätte ich nicht mal eine Prothese dran kriegen können. Ja. Na, und dann würde es mir ja auch dreckig gehen. Vielleicht kriegen wir ja von unseren Zuschauern noch irgendwie ein paar interessante Hinweise, vielleicht für Spezialkliniken oder so etwas. Wir würden es an dich weiterreichen. Vielleicht, das wäre große Klasse. Ja, vielleicht kommt da doch noch was bei rum, wer weiß es. Das wäre große Klasse, da würde ich mich freuen. Ja, das verspreche ich dir. Wenn wir Hinweise bekommen, dann schicken wir es an dich weiter, liebe Margit. Prima. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ich gucke jede Nacht deine Sendung, weil ich immer hier sitze. Ah, das freut mich sehr. Und du bist wirklich klasse. Ich habe fast immer die gleiche Meinung. Dankeschön, Margit. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Jedenfalls. Tschüss. Das war Margit. Und hier ist Katharina, 20 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Katharina. Über was reden wir? Über einen gemeinen Kerl. Erzähl. Ja. Also der hat sich, also ich kenne den schon irgendwie seit 5 oder 6 Jahren. Das war mein erster Freund. Und dann nach 2 Monaten damals habe ich Schluss gemacht, wegen ein paar Gründen. Und dann hat er sich letztens Jahr im November wieder bei mir gemeldet, nachdem er irgendwie 1,5 Jahre oder so eine andere Freundin hatte. Und hat halt gefragt, wie es mir geht und so und ob wir uns nicht mal wieder treffen sollen. Mhm. Und hat auch direkt wieder so Anspielungen gemacht von wegen, ja, wir können dann ja Sex haben und sowas. Ich so, ne, sowas mache ich nicht, ne? Also so ein One-Night-Stand oder so. Weil ich das halt immer noch mit so Liebe verbinde, ganz traditionell. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann mit dem getroffen. Im Kino waren wir und im Kino hatte ich schon nach 20 Minuten seine Hand auf meinen Schenkel legen. Ist er so alt wie du übrigens? Ja, der ist auch 20. Mhm. Also die Hand lag auf dem Schenkel. Ja, und ich habe meine Hand nicht draufgelegt, ich habe die weggeschubst, weil ich das nicht wollte. Ja, gut, ja. Ja, und dann hinterher hat er das doch so rumgekommen, dass wir bei ihm im Auto auf Rückbank gelandet sind, allerdings ohne Sex. Mhm. Was habt ihr gemacht? Geknutscht? Ja, und ein bisschen mehr so. Gefummelt? Ja. Immerhin. Ja, aber... Es wurden die Geschlechtsteile angefasst. Ja. Ja, also das ist ja schon was. Ja, aber man muss jetzt, also er war mein Freund und vor fünf Jahren. Ja, vor 5 Jahren und danach hatte ich 2 Jahre Funkstille und dann habe ich wieder einen anderen kennengelernt nach 2 Jahren. Mit dem war es dann auch ganz schnell vorbei, dann hatte ich wieder 2 Jahre Ruhe und ich habe einfach total, also mich hat so gefreut, dass ich wieder so jemanden habe, mit dem ich sowas fühlen kann und sowas. Ja. Weil dazwischen war halt auch nichts, ja. Und auf jeden Fall. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Ja, er hat halt, wir haben uns getroffen und bei jedem Treffen war das so. Und aber ich habe immer Nein gesagt. Und ich habe gesagt, ja, wenn wir eine Beziehung haben, können wir das machen. Mhm. Also Sex haben. Und er meinte, ja, wir werden schon irgendwann zusammenkommen und so. Und dann haben wir uns mal getroffen und dann hat er gesagt, ja, ich will dir zeigen, dass es für mich nicht nur auf Sex basiert. Wir machen dieses Mal gar nichts. Und dann hat er beim Küssen seine Hände um mein Gesicht gelegt und gefragt, ob ich, wenn ich nach Hause fahre, ob ich an ihn denken werde und so. Und es war einfach so nach dem Motto, ja, da kommt schon mehr. Mhm. Ja, und dann und Ostern dieses Jahres hat er mir dann geschrieben, ja, er hatte eine 17-Jährige, bei der fühlt er schon so Frühlingsgefühle. Mhm. Und ich bin einfach heulend in mein Zimmer gelaufen. Ich konnte nicht mehr, weil ich hatte davor, kurz davor Geburtstag und dann hat er mir Zugeständnisse gemacht von wegen, also ich hatte 3 Bitten an ihn sozusagen, dass er einmal mit mir und Freundin SingStar bespielt, weil wir das unbedingt machen wollten. Was wollte er spielen? SingStar. Ach so. Ja, ja, weil ich das gerne mache und so. Und dass ich einmal zu ihm kommen kann, weil das wollte er auch partout nicht, dass ich irgendwann mal zu ihm komme und dass er mit mir zum Abiball geht. Und an meinem Geburtstag hat er diese 3 Sachen zugestimmt und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, ja, er kommt endlich einen Schritt auf mich zu. So, jetzt sagst du mir mal, was genau heute los ist. Hat er eine andere Freundin? Ja, die 17-Jährige. Die 17-Jährige und du stehst im Regen. Ja, das ist schon seit 2,5 Monaten so und ich habe so geheult und dann... Katharina, ich glaube, der hat sich einfach ein bisschen um die Finger gewickelt da vor ein paar Monaten und da hat er gemerkt, dass er nicht dahin kommt, wo er hin will mit dir und nun bist du für den uninteressant. Na, ich habe aber mit ihm geschlafen. Wann? An meinem Geburtstag und davor einmal. Wann war der Geburtstag? Am 26.03. Ja, dann hat er seine Sache gekriegt und nun will er nicht mehr. Ja, anscheinend. Aber anscheinend nicht, weil ich habe dann den Kontakt abgebrochen. Ich habe gesagt, nein, ich will das nicht mehr. Wenn du eine andere hast, dann gehe ich weg. Weil was soll ich denn dann noch? Und dann, jetzt drängt er mich, der schreibt mir SMS, der zitiert irgendwelche komischen Zitate aus Schiller, die irgendwie auf mich betreffen sollen, weil ich habe mein Abi gemacht und so. Was will er denn jetzt? Ich weiß es nicht, was der will. Ja, was will er wieder mit dir zusammen? Will er nochmal Sex von dir? Nein, er ist doch mit ihr zusammen. Ja, will er nochmal Sex von dir? Aber er hat gesagt, er ist treu. Warum will er dann noch irgendwas mit mir? Freunde von mir sagen, er will sich nur sichern, falls er mit der anderen, mit der 17-Jährigen doch nichts klappen sollte. Also Katharina, schieß den in den Wind. Aber hör mal, du bist eine junge Frau von 20 Jahren. Lass dich doch nicht so da verarschen. Ja, aber wenn ich... Ja, nee, nix aber. Auch wenn du den irgendwie... Ich vermute mal, dass du den schon ganz süß findest. Ja. Ja. Aber... Aber er beharrt darauf. Er lässt nicht locker. Der spielt mit dir. Ich halte ihn gar nicht zurück und trotzdem. Der spielt mit dir. Der spielt mit deinen Gefühlen. Und er weiß, dass du den süß findest und deshalb weiß er, dass er die Macht über dich hat. Lass die Finger von dem. Der macht dir nur Ärger und macht dir Traurigkeit. Ja. Okay. Ja, am besten ganz auf Distanz gehen. Gar nicht auf diese albernen SMS reinfallen. Mach ich ja nicht. Nee, ja, oder auch gar nicht antworten. Hab ich auch nicht. Gut. Ja. Kompliment. Danke. Verlangt mir viel ab. Ja, ich weiß, das ist schwierig, wenn man so ein bisschen verschossen ist in jemanden und den auch süß findet. Aber da muss man hart gegen sich sein. Das zahlt sich hinterher aus. Hinterher bist du froh und denkst, Mensch, gut, dass ich von dem weg bin. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, danke. Katharina, alles Gute. Schaff, okay. Schaff es, das wünsche ich dir. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Montagssendung in der Technik, Volker Thake. Morgen sind wir wieder frei und offen für alle eure Themen. Eine Radio 1 Live, eine wieder im Fernsehen. Und übermorgen heißt unser Thema schwarze Magie. Dazu könnt ihr euch schon anmelden über domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schöne Nacht.